Erster König Ahasveros machte Haman sehr wichtig. Er gab ihm einen hohen Platz. Haman war über allen anderen Fürsten. Zweiter, alle Diener des Königs verbeugten sich vor Haman. Der König hatte das befohlen. Aber Mordechai verbeugte sich nicht. Dritter, die Diener fragten Mordechai, warum folgst du dem Befehl des Königs nicht? Vierter, sie sagten es ihm jeden Tag. Mordechai hörte nicht. Dann sagten sie es Haman. Sie wollten sehen, was passiert. Mordechai hatte gesagt, er sei ein Jude. Fünfter, Haman sah, dass Mordechai sich nicht verbeugte. Haman wurde sehr wütend. Sechster, Haman wollte nicht nur Mordechai verletzen. Er wusste, dass Mordechai ein Jude war. Haman wollte alle Juden töten. Er wollte sie im ganzen Reich von König Ahasveros töten. Siebter, es war der erste Monat, Nisan. Es war das 12. Jahr von König Ahasveros. Man warf Lose für Haman. Man suchte einen Tag. Das Los fiel auf den 13. Tag des 12. Monats, Adar. Achter, Haman sprach zu König Ahasveros. Er sagte, es gibt ein Volk. Sie leben in allen Teilen deines Reiches. Ihre Gesetze sind anders. Sie folgen deinen Gesetzen nicht. Es ist nicht gut, sie leben zu lassen. Neunter, wenn der König zustimmt, schreibt einen Befehl, sie zu töten. Ich gebe 10.000 Talente Silber. Das Geld kommt in die Schatzkammer des Königs. Zehnter, der König nahm seinen Siegelring ab. Er gab ihn Haman. Haman war ein Feind der Juden. Elfter, der König sagte zu Haman, du kannst das Silber behalten. Mach mit dem Volk, was du für richtig hältst. Zwölfter, die Schreiber des Königs wurden gerufen. Es war der 13. Tag des 1. Monats. Haman gab Befehle. Briefe gingen an alle Führer. Die Briefe waren in jeder Sprache. Sie wurden mit dem Siegelring des Königs versiegelt. 13. Boten brachten die Briefe. Sie gingen in alle Teile des Reiches. Die Briefe sagten, alle Juden zu töten. Junge und Alte, Kinder und Frauen. Das sollte an einem Tag geschehen. Es war der 13. Tag des 12. Monats, Adar. Man durfte ihre Sachen nehmen. 14. Die Briefe sagten, ein Gesetz muss in jedem Teil gemacht werden. Alle Leute sollen das wissen. Sie sollen für diesen Tag bereit sein. 15. Die Boten gingen schnell los. Das Gesetz war in Susa gemacht. Der König und Haman aßen und tranken. Aber die Stadt Susa war verwirrt.